Hallo und herzlich willkommen zu Redneck lädt ein. Heute sind wir leider nur zu zweit, nämlich mit mir und dem Robotspieler, aka Nils. Hallo, auch von mir. So, ich würde mal sagen, dann fangen wir schon mal an. Nämlich, habt ihr gleich eine ganz interessante News für solche, die sich PlayStation VR geholt haben, oder PSVR, wie es heißt. Da gibt es nämlich den Shooter, den First-Person-Shooter Farpoint bald zu kaufen. Der erscheint nämlich tatsächlich im Mai. Und nämlich genauer gesagt am 16. Mai. Der wurde letztes Jahr angekündigt auf Sonys E3. Oder auf Sonys E3-Präsentation. Und das Interessante an der ganzen Sache ist halt, es ist halt nicht wirklich nur ein VR-Shooter, sondern du hast halt wirklich das Gewehr tatsächlich auch in der Hand im Spiel und kannst halt auch wirklich damit zielen und sich auch komplett frei bewegen. Du läufst zwar nicht wirklich, um dich zu bewegen durch den Raum, aber du benutzt halt die Controller dafür. Was man ja sagen muss, das kommt ja, wie sie damals angefangen hat, ja sehr nah ran, obwohl man auch da sagen muss, dass die PlayStation einen höheren Standard, was grafisch, technisch angeht, legt. Wie hatte das damals ja auf dem Bildschirm einfach ganz normal. Mit VR ist das Ganze nochmal... Keine Frage, dass es VR... Ja, aber dass man jetzt so wie ich sich mehr bewegt im Spiel, ob es jetzt der Kopf ist oder halt die Arme, die Idee wurde meiner Meinung nach aufgefasst von der Wii und das versuchen jetzt einige mit der VR natürlich zu verbessern. Was ich meinte mit Bewegen war, du kannst tatsächlich umherlaufen im Spiel und das ist ja nicht bei vielen VR-Spielen so bisher. Das, was man so hauptsächlich gesehen hat, sind ja so VR-Spiele, wo du eigentlich auf derselben Stelle stehst und dich vielleicht ein bisschen im Raum bewegen kannst. Speziell bei PlayStation VR, da der Bereich, wo du gesehen wirst von dem Empfänger oder von der Kamera nicht so groß ist. Ja. Deswegen. Persönlich habe ich mir den Shooter ja schon mal angesehen und es ist an sich ganz interessant, speziell weil es auf einem, also im Weltraum auf einem Planeten handelt und du bist halt abgestürzt oder so. Ich habe damals im Trailer nicht besonders viel gesehen, aber dass es jetzt schon im Mai erscheint, das ist jetzt doch sehr überraschend, meiner Meinung nach. Ja, dürfen wir gespannt sein, was wir da hingelegt bekommen. Ich bin aber gespannt, wie das ist mit dem Preis, denn du zahlst tatsächlich 80 Euro für das Spiel und dann noch zusammen mit dem Aim-Controller. Ich weiß gar nicht, ich kann mal kurz gucken nach dem Aim-Controller, ob das tatsächlich ein kompletter Controller ist oder nur so ein Aufsatz für die Move-Sachen. Denn ich habe das schlechte Gefühl, das ist halt nur so ein Plastikaufsatz, den du dann nutzt. Den gab es damals schon für die Move-Controller und das ist... Da bin ich eher skeptisch. Jetzt kommt schon Google. Ja, das ist tatsächlich scheinbar derselbe wie damals. Oder tatsächlich scheint es ein separater Controller zu sein. Aber persönlich. Ja. Also ich halte da persönlich jetzt nicht wirklich viel von, denn ich meine, es ist ja nicht wirklich top. Gear, also Top-Tier VR-Technik ist es tatsächlich nur so, ist halt wie wenn du ein billiges Smartphone kaufst, du kannst halt nicht besonders viel erwarten. Und bei PSVR ist es genauso, dass du halt oft das Problem hast, dass zum Beispiel die Kamera das Drehen deiner Hand dann eher als ein Wackeln aufnimmt und dass es nicht ganz funktioniert. Aber für den Preis von 400 Euro kannst du halt nicht wirklich viel erwarten, ne? Das ist richtig. Mal gucken, wo wirklich die Entwicklung dann weiterhin geht. Ich hoffe tatsächlich, dass es auch für PC, also für HTC und so erscheint, für VR auf PC, weil das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Ich sag mal so, die Idee, das umzusetzen, auch mit den Händen zu arbeiten, ist ja echt gut, muss man wirklich sagen. Aber da sollten sie vielleicht von anderen Entwicklern so ein bisschen was abgucken. Dieses sture, ich habe einen Controller in der Hand und mache damit eigentlich alles. Gerade bei VR finde ich das veraltert, würde ich schon fast sagen. muss man gucken, ob man nicht irgendwie so einen Handschuh, sag ich mal, überzieht, wo in den Fingerspitzen Sensoren sind, dass man wirklich feinere Bewegungen hinkriegt und auch das Spiel selber erkennt, wo ist die Hand, wie ist die Hand gerade. Ja, das gab's schon mal bei älteren Konsolen und da gab es auch ein Patent, das Sony tatsächlich angemeldet hat. Aber persönlich fände ich das dann schon wieder eher merkwürdig. Du musst ja bedenken, jeder hat ja anders, also verschieden große Hände. Und dann wäre das Ganze nochmal in verschiedenen Größen, müsstest du das anbieten. Also ich glaube tatsächlich, dass das jetzige VR momentan das kosteneffizienteste wäre oder ist. Aber naja, also ich bin gespannt. Vielleicht gibt es da tatsächlich Displays zu, wo du halt wirklich zugucken kannst. Oder selber eine VR-Brille aufsetzen kannst und dann damit zugucken kannst. Also ich bin gespannt. Ich finde das Spiel an sich sehr interessant. Ich glaube halt nur, dass es wahrscheinlich nicht außerhalb von VR wirklich kaufbar ist. Deswegen bin ich da leider ein bisschen skeptisch, dass es tatsächlich sich so oft verkaufen wird. Mal sehen. Ja, müssen wir abwarten. So, dann würde ich sagen, du gehst mal weiter, ne? Du machst die nächste News. Jo, ich mach den nächsten. Ich habe ein ganz interessantes tatsächlich. Das ist Fallout, jetzt wird es schneller, Shelter. Das kennen vielleicht einige tatsächlich schon vom Handyspiel. Ein sehr amüsantes Handyspiel. Und da haben sie letztes Jahr ja versucht, die Mobile-Version auf den PC zu bringen. Das hat auch so sehr, sehr gut funktioniert und sehr überragend funktioniert, muss man wirklich sagen. Für alle, die das vielleicht auch nicht kennen, das ist, du baust quasi eine Mini-Stadt in einem Bunker auf, kannst dann selber für eine höhere Bevölkerung arbeiten, sag ich mal, musst aber auch ja, Publikräume haben oder auch deine Bevölkerung bilden. Was natürlich passieren kann, ist, dass von außen irgendwelche verstrahlten Tierchen reinkommen wollen. Dafür musst du dich dann halt schützen. So, und das hat auf Mobile-Version ist das super gut angekommen. Und jetzt versuchen sie es tatsächlich, wofür halt ausschließlich der gute Erfolg für den PC war, das auf die Xbox zu bringen. Da dürfen wir tatsächlich sehr gespannt sein. Es soll dann auch gleichzeitig für Windows 10 kompatibel sein. Das bedeutet, wenn ihr auf zwei verschiedenen Konsolen spielt, wie auf der Xbox oder auf dem PC, aufgrund der Cloud könnt ihr den Speicherstand wie ich parallel halten und ihr könnt montags morgens auf dem PC spielen und sagt dann auch Dienstag, oh, heute habe ich ja keine Lust, am PC zu gehen, an Xbox ist gar kein Problem, der Spielstand bleibt der gleiche. Die Basisversion ist vollkommen kostenlos. Das finde ich sehr angenehm. Das war auch schon beim Handyspiel so. Allerdings sind da so kleine Features versteckt mal wieder, die du dir dann Geld, also mit dem Geld, was du da investierst in das Spiel, in die Währung dann selber noch ergänzen kannst, kaufen kannst. Also ihr könnt es komplett kostenlos spielen, aber ihr könnt auch euch Ergänzungen im Game kaufen. Dafür zahlt ihr dann wieder Geld für. Ob es für die PS4 kommt, das ist leider noch nicht bekannt. Da hat sich auch noch keiner von den Entwicklern sich in die Karten schauen lassen. Ist auch noch nichts angekündigt. Ich würde jetzt einfach mal wirklich davon ausgehen, wenn sie jetzt den gleichen Erfolg auf der Xbox schaffen wie auf dem PC, kann man gut davon ausgehen, dass es auch für die PlayStation rauskommt. Aber das ist nicht spruchreif, das ist nur eine Vermutung. Also ich bin da wirklich gespannt. Ich habe sie selber relativ viel tatsächlich auf dem Handy gespielt, jetzt doch gelöscht, weil ich es an sich dann irgendwann aufgehört habe zu spielen. Aber was auf der Xbox und dem Smartphone jetzt da ist, ist ja das Synchronisieren. Ist das jetzt, war ich das richtig verstanden, dass das wirklich Synchronisieren ist, dass du tatsächlich konstant einfach nur wechseln kannst? Genau, du kannst über den PC und auf der Xbox aufgrund der Kompatibilität zwischen Windows kannst du in der Cloud den Spielstand speichern und dann kannst du aussuchen, auf welcher Plattform du tatsächlich weiterspielen möchtest. Das ist schon recht interessant, denn zwischen PC und Smartphone kannst du tatsächlich nicht synchronisieren. Du kannst es praktisch manuell machen, aber es ist halt eher Arbeit, da du den Speicherstand halt immer zwischen den Spielsessions immer wieder rüber kopieren musst auf dein Handy oder vom Handy auf dein PC. Ah, richtig. Was ist halt an sich ein ganz interessantes Spiel. Macht auch relativ viel Spaß, wenn du gerade nichts zu tun hast oder irgendwie darauf wartest. Das Einzige, was mir dann an der Xbox noch fehlen würde, ist tatsächlich, dass du es neben einem anderen Spiel zum Beispiel aufhaben kannst. Dass wenn du gerade in Destiny oder sonst einem Spiel auf deine Freunde wartest, dass der letzte gerade online kommt, oder weil er sich gerade Essen macht oder weg ist, dass du dann zum Beispiel Fallout Shelter aufmachen kannst oder Xbox und dann einfach dort das Spiel spielen kannst. Ja gut, das muss man noch gucken. Vielleicht ist es ja möglich. Ob es jetzt wirklich so ist, weiß man ja nicht. Ich muss auch sagen, es ist ja wirklich zeitlich behaftet, das Spiel. Da brauchst du teilweise eine Minute, um irgendwas zu bauen oder 15 Minuten, um eine neue Waffe zu bauen, um dich zu verteidigen. Also würde schon Sinn machen, wenn es dann nebenbei laufen kann. Für mich war das Problem irgendwann mal da. Ich hatte das tatsächlich auch auf dem Handy gespielt, auch lange gespielt. Aber irgendwo kam ich dann zu dem Punkt, so, jetzt kann ich nur noch Räume ergänzen, und kann nichts mehr Neues kaufen oder entwickeln oder wie auch immer. So, und dann, da war der Punkt für mich angekommen, was machst du denn jetzt? Du kannst nichts mehr Neues, musst den Spielstand eigentlich nur noch aufrechterhalten und immer dich gegen irgendwas wehren, was da rein versucht zu kommen. Fand ich ein bisschen schade. Das hat mich dann so erstmal wirklich wieder weggeführt von dem Mobile Game, bis dann wieder die Ergänzung kam, dass ich tatsächlich als Außenstehender, der irgendwas sucht, auch in Häuser reingehen kann und da gucken kann. Da war wieder so ein Gadget, wo ich sagen muss, okay, da haben sie wirklich was dran getan, dass man wieder ein bisschen länger da bleiben möchte. Aber was rein die Base angeht, müssten sie meiner Meinung nach noch ein bisschen was feilen, dass es nicht so ein das Gefühl aufkommt, okay, jetzt habe ich alles Mögliche gemacht, jetzt bin ich am Ende. Vielleicht machen sie es mit der Xbox-Version. Also da, ich meine, das neue Feature fand ich sehr interessant an sich, aber ich habe halt nicht das neueste Handy und dementsprechend habe ich dann sehr lange Ladezeiten gehabt und das wurde dann irgendwann nervig und deswegen habe ich es gelöscht. Vielleicht, wenn ich am PC tatsächlich irgendwann mal wieder reinkomme, werde ich dann das auch öfter spielen. Aber es ist halt auf dem PC so, du kannst zwar es nebenbei laufen haben, das kannst du, wenn du es an der Xbox zum Beispiel nicht kannst, dann ist wieder die Frage, wird es dann auch dementsprechend oft gespielt? Denn niemand macht wirklich gerne ein großes Spiel zu, wenn er zum Beispiel gerade nur 10 Minuten Zeit hat oder so Ja, oder warten richtig, klar. muss. Und dementsprechend wird das da sehr interessant. Aber ich freue mich. Ich meine, es gibt ja nichts, was Fallout Shelter davon abhält, auf die Konsolen zu kommen. Und ich glaube, speziell so eine Switch-Version würde mich persönlich sehr freuen, denn die Switch ist ja tatsächlich ein Tablet mit Touch auch. Ja. Und das wird meiner Meinung nach sogar tatsächlich am meisten bringen als Konsolenversion. Muss man mal gucken, in welche Richtung sie für ich gehen. Wie gesagt, an dem Punkt ist noch nichts angekündigt. Das sind reine Spekulationen oder auch Wünsche in dem Sinne. Ja, ich glaube, groß gibt es da leider nicht mehr viel zu sagen. Wäre schön gewesen, wenn sie da ein bisschen mehr ins Detail gegangen wären, die Entwickler. Aber ich glaube, wer guckt, lässt sich schon freiwillig gerne extrem in die Karten gucken. Ja, das lassen sich die Entwickler an sich nicht gerne, aber Genau. mal sehen, wie es wird. Also ich bin gespannt. Ja, auf jeden Fall. Also wir dürften uns da, also ich zumindest freue mich darauf, ob es jetzt für die Xbox kommt. Oder es kommt ja für die Xbox, das ist ein Punkt, wo ich mich darauf freue, da den Spielstand zu erfahren, wie es wirklich ist. Ja, und dann hoffe ich eigentlich, dass es für die PlayStation kommt, weil das ist ja mehr mein Terrain. Ja, mal gucken. Ich bin voller Erwartung. Na, ich habe meine PlayStation seit einer Weile nicht genutzt, aber also ich finde es schön, wenn die Spiele auf allen Systemen verfügbar sind. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter, denn ich habe tatsächlich eine gute Nachricht für ARMA-Fans bzw. ARMA-Interessierte. Denn Humble Bundle hat momentan ein Angebot. Dieses läuft noch insgesamt 9 Tage. Ab Sonntag, also bis, ich muss mal gucken, bis welchem Datum. Das wäre dann bis zum 14. circa. Und dort kriegt man nämlich gerade für 15 Euro sowohl ARMA 3 als auch ARMA Card, das ja ein Add-on ist, was was kurz nach dem Release tatsächlich hinzugefügt wurde und bei vielen Spielern auch für zahlreiche Belustigungen gesorgt hat. Und dazu kriegt man dann tatsächlich noch Arma 2 mit Arrowhead, British Armed Forces und weiteren DLCs. Insgesamt 4 DLCs. Ich glaube, das ist tatsächlich sogar alle DLCs sind für Arma 2. Und dann kriegt man tatsächlich nochmal Arma, Cold War Assault, Arma 1 und auch Arma Tactics dazu. Also für 15 Euro wirklich viel, meiner Meinung nach. Und es lohnt sich auch wirklich. Falls man halt zum Beispiel nicht an Arma 3 interessiert ist, aber lieber Arma antesten will, kann man auch einfach nur einen Euro bzw. einen Dollar bezahlen. Und dann kriegt man schon Arma Cold War Assault, Arma 1 und Arma Tactics für einen Dollar oder mehr. Und das ist schon sehr, sehr schön. Wenn man halt nur an Arma 2 und so interessiert ist, dann kann man auch einfach nur 13 Euro zahlen. Dann kriegt man die. Also ich kann es persönlich nur empfehlen. Ich weiß, dir gefällt es jetzt nicht so sehr. Du bist auch noch nicht Ja, richtig reingekommen. es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ich habe tatsächlich auch dieses Angebot genommen, um einfach die Möglichkeit zu haben, viele Arma-Spiele auszuprobieren, verschiedene DLCs auszuprobieren. Muss mal gucken, wie ich reingekommen bin. Also ich bin persönlich der Meinung, dass du ohne Arma 3 Apex jetzt nicht wirklich viel hast, aber du hast halt die Möglichkeit, für 15 Euro, das ist nicht viel Geld. Und du kriegst halt wirklich viel und dann kannst du auch tatsächlich es antesten. Wer jetzt nicht unbedingt da Militär-Shooter-Fan ist und lieber Zombie spielt, kann sich auch die DayZ-Mod für Arma 2 laden. Das ist halt der Vorteil, du hast halt auch die DayZ-Mod. Das ist zwar nicht das Standalone DayZ, aber halt du hast dann an sich DayZ. Und ja, ich meine, für 15 Euro Arma 3 und noch weitere Arma-Teile, das ist wirklich viel wenig Geld. Und selbst wenn es am Ende nicht gefällt und die Interesse sich dann nur als Neugier beweist, hat man tatsächlich nicht so viel verloren, weil man nur 15 Euro bezahlt hat. Ja, und allein auch die Zahl, wie oft das Bündel jetzt schon verkauft wurde, spricht ja für sich selber. Einfach mal die Zahl zu nennen, es sind 49.091 Leute, die das Bündel, egal welches davon, gekauft haben. Also es ist wirklich schon ein verlockendes Angebot. Also, das ist wirklich interessant. Ich würde jetzt nicht empfehlen, jetzt nur Arma 1 bzw. für einen Dollar die drei Arma-Teile anzutesten. Aber ja, man muss sich halt selber entscheiden. Denn ja, 15 Euro ist ja auch nicht wieder nur ein Fünfer oder so. Aber so also nicht lohnt es sich halt wirklich. Ich habe mir Arma halt komplett für den Vollpreis gekauft. Und da finde ich, dass 15 Euro für die ganzen Arma-Teile ist ein schöner Einstieg. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Genau, vielleicht auch da ein ganz interessantes für die, die Borderlands, Entschuldigung, spielen. Da hat der Chefentwickler auf der GDC 2017 ja möglicherweise Borderlands 3 angekündigt. Warum möglicherweise? Er hat nur in den Raum geworfen, dass die einzelnen Szenen oder einzelne Szenen tatsächlich, wo man ja auf verschiedenen Planeten springen kann oder reisen kann, eher gesagt, die auch wirklich gut aussehen, aber es hat halt nichts bestätigt. Also man weiß nicht wirklich, ist das vielleicht doch ein DLC oder ist das wirklich eine Erweiterung des, oder ein neues Spiel aus der Reihe. Da müssen wir uns wirklich auf die, ja, was heißt, auf die Lauer setzen, bis da, wie ich, mehr rauskommt. Also ich habe das jetzt so gehört, dass sie Entschuldigung, dass sie die Engine, also eine neue Borderlands Engine präsentiert haben und ich meine, daraus lässt sich ja schon praktisch schließen, dass dann ein neuer Teil auf dem Weg ist. Denn ich sehe jetzt halt zum Beispiel persönlich nicht wirklich einen Sinn darin, eine neue Engine zu entwickeln oder die alte zu updaten, ohne dass man halt wirklich ein Ziel damit hat. Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, wenn sie da Borderlands 3 in Entwicklung haben. Und Ich glaube auch tatsächlich, dass es langsam Zeit wird, dass auch Borderlands 3 in Entwicklung ist. Dementsprechend wird da Ja, wohl wobei ja tatsächlich auch. was im Kasten sein. Ja, vor allem sagt ja auch Gearbox-Chef, dass hinten raus ja auch bestätigt, dass an einem neuen Borderlands-Spiel entwickelt wird. Oder es befindet sich in der Entwicklung. Es ist aber, wie gesagt, zu den Szenen, die wir bekommen haben, es ist naheliegend, oder es wäre naheliegend, dass es Borderlands 3 ist, was wir da in den Screenshots sehen. Aber das hat er halt wiederum schön dunkel gelassen. Ich glaube, wer ein bisschen eins und eins zusammenrechnen kann, kann das sich auch ausrechnen, was wir da sehen. Ich glaube auch persönlich, dass ich würde mich freuen. Ich habe persönlich jetzt Borderlands nicht wirklich angespielt, hauptsächlich da ich kurz nach dem Erwerb auf PS4 von Borderlands 2 und auch The Pre-Sequel habe ich mir halt meinen PC gebaut und dementsprechend nicht wirklich viel Zeit in Borderlands 2 und The Pre-Sequel verbracht. Ich habe eine Stunde vielleicht gespielt insgesamt in Borderlands 2. Es ist ein lustiges Spiel, aber es ist halt meiner Meinung nach eher ein Koop-Spiel. Man kann es auch alleine spielen, aber ich persönlich bin momentan eher zum Koop-Spieler geworden, da man zusammen auch einfach mehr Spaß haben kann. Auf jeden Fall, klar. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal über zu Battlefield 1, denn das Release-Datum für Battlefield 1 für das DLC They Shall Not Pass wurde jetzt angekündigt. Das ist speziell deswegen interessant, da es ja das erste DLC ist, das Franzosen-DLC. Und dieses soll nämlich tatsächlich am 14. März erscheinen. Dort ist es für Season Pass-Nutzer, also nicht Season Pass, Premium Pass-Nutzer erhältlich. Es gibt ja keinen Season Pass bei Battlefield, das ist ja Premium und dann erhält man alles. Und für alle anderen, die sich das so kaufen wollen, ohne Premium, die können sich das dann am 28. kaufen. Das Interessante daran ist halt, dass bereits in den Community Test Environment Servern, in denen halt neue Maps und Ideen von den Entwicklern angetestet werden können, von echten Spielern und halt nicht nur von den Spieletestern in der Firma. Dort wurden bereits mehrere Easter Eggs gefunden. Dazu gehört tatsächlich auch das Dark Souls Easter Egg, wo in einer der Maps außerhalb der Map tatsächlich ein Schwert in einem Lagerfeuer steckt. Und dieses Schwert kann man dann halt, wenn man schnell genug ist, aus dem Lagerfeuer rausziehen und dann wieder zurück in die Map rennen und dann halt damit kämpfen, bis man stirbt. Das Interessante ist halt, wer Dark Souls kennt, weiß halt tatsächlich, dass ein Schwert in einem Lagerfeuer einer der Speicherpunkte oder der Speicherpunkt in Dark Souls ist. Und das ist halt an sich wirklich eine sehr interessante Hommage, auch mit dem Easter Egg. Und auf der, ich guck gerade auf welcher Map das war, ich kann das tatsächlich echt nicht aussprechen, den Map-Namen. Ich nenne die Map jetzt einfach mal Operation Spind oder Locker für die Battlefield 4 auf Englisch hatten. 2.0. Das ist tatsächlich in der Festung in Frankreich. Und in dieser Festung wurde hinter einer Tür tatsächlich wurden Geräusche gehört. Und diese Geräusche sind Zombie-ähnlich. Man kann es halt nicht bestätigen, da man nicht reingucken kann. Aber es klingt halt tatsächlich wirklich nach einem Zombie oder mehreren Zombies. Und auf der Tür steht auch in schwarzen großen Buchstaben Isolation drauf, nur halt auf Französisch. Und ob damit jetzt tatsächlich irgendwie was angeteasert wurde, dass zum Beispiel vielleicht ein Zombie-DLC oder eine Expansion kommt oder so, das ist nicht wirklich sicher. Da ist die Battlefield- oder Spielergemeinschaft tatsächlich auch jetzt gespalten, denn nicht jeder mag halt Zombies. Ich weiß ja nicht, wie stehst du zu Zombies? Also ich muss sagen, das erste Mal mit Zombie-Games oder sag ich mal In-Game-Zombie-Modus bin ich gestoßen in Call of Duty Black Ops 2. Es ist schwierig, muss ich sagen. Also so zum Ausprobieren der Waffen und Techniken ist das vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Aber im reinen Multiplayer oder wirklich im Singleplayer, um dann Spaß zu haben, fehlt mir da irgendwas. Also Ich bin nicht wirklich der Verfechter dafür, dass man das zum reinen Spaß haben nutzen kann. Da sind die Missionen doch teilweise wirklich interessanter gewesen. Ja, ich bin da auch ein bisschen skeptisch, ob es tatsächlich in Battlefield reinpassen würde. Das ist ja nichts bestätigt. Das ist ja bisher nur ein Easter Egg. Es könnte einfach nur so eine Anspielung sein auf Zombies isolieren, also die dann isoliert sind sozusagen. Aber in die Zeit wird es wahrscheinlich reinpassen, aber ob es halt dann in Battlefield reinpasst, ist dann wieder eine andere Frage. Denn Battlefield, ob das halt wirklich zu einem Zombie-Spiel werden kann, ist eine Sache. Und ob das überhaupt die Battlefield-Spieler wollen, denn ich persönlich bin da ja auch skeptisch. Ich würde es mir angucken, aber ob es mir dann gefallen würde, ist auch eine Sache. Also da sind die einen sind sich da sicher, dass da jetzt ein Zombie-DLC kommen könnte. Und die anderen sind da eher skeptisch und sind sich sicher, dass es nur ein Easter Egg ist. Da ist sich halt wirklich keiner einig. Aber persönlich finde ich sie sehr, sehr interessant. Und dann, bevor wir weitergehen, bleiben wir mal kurz bei Battlefield. Denn es wurden tatsächlich noch Infos zu den anderen drei DLCs geleakt. Oder nicht geleakt, sondern bekannt gegeben. Und dann werde ich mal einfach die Namen insgesamt vorlesen und was da ungefähr drin passiert. Denn das nächste DLC nach dem Franzosen-DLC wird In the Name of the Tsar, also im Namen des Zaren heißen. Und dort werden, wie der Name schon sagt, Spieler der russischen Armee an einer der größten Fronten des Ersten Weltkriegs kämpfen können. Unter anderem in Galizien. Und das wird an sich schon sehr, sehr interessant. Speziell da auch schon im Franzosen-DLC neue Operationen hinzugefügt werden, die wir bereits den Verlauf des Ersten Weltkrieges auch erzählen, wodurch man tatsächlich beim Spielen noch etwas über den Ersten Weltkrieg lernt, falls man nichts über den Ersten Weltkrieg weiß. Dann sehr interessant, das dritte DLC wird tatsächlich Turning Tides heißen oder keine Ahnung, der Wind dreht oder so. Der deutsche Name ist tatsächlich nicht bekannt. Und es wird tatsächlich amphibische Kriegsführung. Es wird wahrscheinlich ein DLC werden, wo man hauptsächlich, wie schon in Battlefield 4, Maps hat, die sehr viel Wasser haben, wo man sehr viele Boote und Schiffe hat. Und das passt gerade in Battlefield 1 sehr stark rein, da es auch im Ersten Weltkrieg schon sehr viele Schlachtschiffe gab. Und das fände ich persönlich sehr, sehr cool, wenn da tatsächlich auch wirklich Schlachtschiffe gegeneinander antreten können. Dort in diesen Wassermap soll dann tatsächlich auch ein neues Luftschiff auftauchen. Wer das Luftschiff kennt, das normale Luftschiff fliegt halt über Land, wirft Bomben ab, schießt ganz normal. Bomben funktionieren ja aber nicht ganz über Wasser, die würden, wenn sie nichts treffen, einfach aufs Wasser klatschen und dann sinken. Und das soll dann ein Küstenluftschiff werden, das tatsächlich auch in der Luft und auch im Wasser sehr viel Schaden austeilen kann. Und dementsprechend auch sehr stark in den Kampf eingreifen können soll, wie das normale Luftschiff auch. Und das wird halt sehr, sehr interessant. Und dann tatsächlich das letzte DLC, heißt dann Battlefield 1 Apokalypse. Das ist tatsächlich auch wieder merkwürdig jetzt im Zusammenhang mit dem Zombie-DLC, denn da steht tatsächlich nicht viel da, wo es handelt. Oder was das ist. Ich kann es mal vorlesen. Hier steht nämlich tatsächlich: Apokalypse führt den Spieler zu den berüchtigsten Schlachten des Ersten Weltkriegs. Sie erobern umkämpfte Gebiete mit brutalen Werkzeugen und einzigartigen Waffen, die aus der Not heraus entstanden. Während sie in die Hölle hinabsteigen, kommen sie den Albtraumhaften, auch so ein Wort. Kommen Sie dem albtraumhaften Schrecken des Ersten Weltkrieges näher denn je. Ja, also persönlich eine sehr merkwürdige Beschreibung, wenn man sich auf den verschiedenen Webseiten bereits durchliest, ist in allen anderen drei DLCs ist das wirklich genau beschrieben, was ungefähr kommt. Und dort ist es tatsächlich sehr, sehr vage. Deswegen ist da wieder so eine Frage, hat das wieder was mit diesem Easter Egg zu tun? Könnte das tatsächlich Zombies sein? Denn Ja, selbstgemachte Waffen sind auch schon in Call of Duty Zombies ein sehr großes Thema und dementsprechend sehr interessant. Ich weiß nicht, was denkst du davon? Könnte das ein Zombie-DLC sein? Ja, wenn man schon den Namen Apokalypse hört, na, was haben wir immer von, allein jetzt auf Filme gehe ich mal ein, wo wir das Wort Apokalypse drin hatten. Wie sind die meistens ausgegangen? In welche Richtung sind sie gegangen? In der Regel war das so, dass die Menschheit am Rande stand und sich eine Gruppe entwickelt hat, die ja irgendwie versucht hat, das überlebende Individuum zu seinem Gleichen zu machen. Also gehe ich da schon stark von aus, dass Apokalypse ein Indikator dafür ist, dass wir tatsächlich den Zombie-Modus Battlefield bekommen. Es ist halt, wie gesagt, es ist, die Beschreibung ist sehr anders. Also es ist nicht so wie bei den anderen, wo du halt im ersten, also im Franzosen-DLC, erfährst, dass du in Verdun auch kämpfst, oder im Zar-DLC bereits im Namen schon hörst, dass du in der russischen Armee und auch in Gebieten in Osteuropa kämpfen wirst. Oder halt im dritten DLC Turning Tides, dass du auch sehr viel Wasserschlachten haben wirst. Du liest an sich, liest du einen Paragraphen Null Information. Es sagt dir nichts weiter, als dass es den Schrecken des und den Albtraum des Ersten Weltkriegs näher denn je kommen wirst. Aber Wobei ich ansonsten. sagen muss, was war der Albtraum des Ersten Weltkriegs? Ne? Zombies? Nein. Also waren es ja nicht. Das ist wieder sowas, was dagegen spricht. Die machen da schon ein Geheimnis draus. Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich so gut ist. Also ich bin, klar bin ich immer ein großer Freund gewesen von Geheimnissen oder auch Überraschungen. Aber da ein Geheimnis draus zu machen in dieser Form, vielleicht ein bisschen unnötig. Also persönlich bin ich auch skeptisch, denn ja, ich meine, ich habe mir ja Premium gekauft, aber ich habe mir persönlich Premium jetzt halt nicht gekauft, um drei normale DLCs zu erhalten und dann einen Zombie-DLC, sondern weil ich halt wie bei den Vorgängerteilen schon vier Kriegs-DLCs erwarte. Wenn es tatsächlich ein Zombie-DLC wird und sie es gut umsetzen, dann könnte es sehr interessant werden. Aber ich bin halt persönlich sehr, sehr skeptisch, da das auch sehr. Es ist halt nicht besonders genau, was sie da beschreiben. Und ich meine, umkämpfte Gebiete sind im Ersten Weltkrieg eigentlich fast alles gewesen. Und dementsprechend bin ich da sehr, sehr gespannt. Es könnte tatsächlich sein, es gab eine Geschichte mit den Zombies der Ersten Armee oder des Ersten Weltkriegs, wo die Deutschen tatsächlich gegen ein russisches Fort Gas benutzt haben und diese Russen scheinbar allein aus Willenskraft nach dem Gasangriff tatsächlich noch standen, obwohl jeder von ihnen laut der Geschichte Blut gekotzt haben soll und auch die Gedärme und alles raushängen soll, aber das sind dann ja wiederum keine Zombies. Richtig. Ja, gut, aber das ist halt wieder so ein Aufhänger, ne, wo man sich hangeln kann und sagen kann, ja gut, jetzt verändern wir die Story ein bisschen ins Extreme. Das war jetzt tatsächlich auch gerade meine Überlegung, was war so der Horror des Ersten Weltkriegs, da bin ich gerade auch auf Gas gekommen. Das, was mir jetzt persönlich auch wirklich als erstes einfallen würde. Ansonsten, gut, der Erste Weltkrieg an sich war ein Horror. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Aber was halt da explizit als Horror gemeint sein könnte, ist mir jetzt spontan auch nur das Gas eingefallen. Ja, ich meine, wer Gas erleben will, soll einfach nur Wald der Argonnen spielen. Da hat man Gas genug. Aber ich würde mal sagen, dann, ja, ich meine, man kann das online notfalls nachlesen. Ich kann nochmal schnell gucken. Hier ist nämlich ein Bild mit den DLCs. Und wenn ich das tatsächlich so sehe, ist, ja, jedes der DLCs hat halt ein ordentliches Bild. Du erkennst halt fast direkt, worum es sich handelt. Bei They Shall Not Pass, ein französischer Soldat mit einem französischen MG. Bei Im Namen des Zars ist es halt wirklich, es sind Berge und an sich auch russische Soldaten, die du sehen kannst. Beziehungsweise ein Zug auf einer Brücke. Bei Turning Tides siehst du dann halt ein Flugzeug und halt wirklich auch Schiffe. Aber bei Apokalypse siehst du halt tatsächlich nur eine Gasmaske. Und dann ist wieder die Frage, ein bisschen Feuer im Hintergrund und im Glas spiegelt sich dann irgendwie eine Person, die vor einem Feuer steht oder so. Also das ist wieder mal so kryptisch. Da bin ich gespannt, was da entsteht. Ja, Was vielleicht das ist es sein ja auch wird. sowas wie bei Rainbow Six. Da gibt es ja eine Spielvariante, wo das Gas von Smoke komplett die Map überschattet und du mit so einer Gasmaske rumlaufen musst und extrem ja eingeschränkt bist in deiner Sichtweite. Vielleicht ist es auch darauf bezogen, dass du einfach die Map quasi halb blind erspielen musst oder abspielen musst. Also vom Bild würde ich das nicht sagen, es ist halt genau wie beim Text, es ist halt, es sieht interessant aus, es ist aber an sich wieder nur null Informationen, weil du halt nicht wirklich erkennen kannst, worum es sich handelt. Es ist halt nur ein Soldat mit einer Gasmaske auf. Du siehst nicht mal wirklich Gas irgendwo und dementsprechend. Also mal sehen, Müssen wir wie. abwarten. Ist ja auch, wenn man zum Beispiel andere Spiele guckt wie Saints Row. Dort ist es im dritten Teil so, dass man zum Beispiel die Gasmaske auf hat an einer Stelle in der Story und dann das Zombie-Gas nicht mit einatmen darf. Aber Saints Row ist dann schon wieder ein ganz anderes Spiel. Aber halt, dass die Gasmaske zum Beispiel schützt. Oder so. Das, also, es ist sehr geheimnisumwoben und da bin ich dann schon wirklich ein bisschen besorgt. Ja, vielleicht dürfen wir in unserem nächsten Podcast darüber berichten, was da wirklich raus geworden ist. Ich denke, das ist was, was viele interessiert. Mich persönlich würde es jetzt auch wirklich interessieren, was aus dem DLC wird. Mal gucken. Werden wir sehen. Ich würde dann sagen, machen wir dann mal einfach weiter. Genau, ich mach mal weiter mit dem warte. Oh, schwierig. Avalanche Studios. Avalanche Studios. Aber Avalanche, ja gut, oder so. Ich tue mich dabei schwer mit den ausländischen Namen. Die haben vor geraumer Zeit The Hunter Call of the Wild rausgebracht. Das ist groß und ganz erklärt, ich bin ein Jäger-Simulationsspiel. Also ich bin Jäger, versuche Beute zu erschießen. Das ist jetzt schon 2 Monate, glaube ich, auf dem Markt. Warum nehmen wir es jetzt erst auf? Das könnte man sich natürlich fragen. Einfach aus dem Grund, kommt viel, viel besser an als gedacht. Man hatte vorher das so ein ähnliches von denen nur auf dem Mobile Game basierten Spiel gehabt. Und sie haben es dann gewagt, 2017, Anfang 2017, das auf den PC zu bringen. Das Roam war natürlich sehr groß und was kann das werden? Wie wird die Map aussehen? Man kann sagen, die haben sich Entwickler an Bord gezogen, die zum Beispiel Mad Max mitentwickelt haben, die Oberfläche. Es ist schon wirklich sehr detailliert gemacht. Auch wenn du durch Gras oder Büschel läufst, rauscht es an deiner Jacke und dementsprechend könnten auch Tiere aufgeschreckt werden. Das Ganze befindet sich auf einer ca. 50 Quadratmeter großen Map mit Tag-Nacht-Zyklus. Du hast verschiedene Wetterbedingungen, starker Wind, starker Regen, leichter Regen etc., Nebel, wie ich sehr, sehr gut dargestellt. Also Hut ab, da will ich an die Grafik. Und sie haben den Multiplayer ein bisschen ausgebaut. Der Modus ist jetzt bis zu 8 Leuten möglich, um auf verschiedene Sachen zu schießen, wie Hirsche, Bisons, Fuchs, Hase. Vogel geht auch, aber wer den Vogel trifft, Hut ab. Ich habe es mal versucht. Das ist für mich schier unmöglich. Und es ist halt nicht nur einfach, ich suche mir ein Tier, schieß drauf, sondern wirklich Ruhe bewahren, will ich gucken, wann kann ich auf das Tier schießen, damit ich auch nur einen Schuss brauche. Einfach in dem Sinne, ich will das Tier ja nicht quälen, unnötig. Und dann das Tier, was erlegt wurde, holen und Richtung Hütte bringen. Dann kriegt man auch Belohnung für. Ja, es ist sehr interessant tatsächlich. Ich hätte das vorher gedacht, ja, okay, das Mobile Game habe ich tatsächlich mal angespielt. Das war für mich nicht der Hit. Das, ehrlich gesagt, das war Käse. Das ist ja aber auch ein Mobile Game gewesen. Ich gucke gerade. Also nur für die, die jetzt schon denken, dass sie sich's direkt kaufen wollen. oder holen wollen, kostet 30 Euro. Und die Bewertungen sind tatsächlich bei 1825 Reviews auf Steam größtenteils positiv. 70% der Nutzer haben sich tatsächlich dieses Spiel als gut bewertet. Und für ein Jagdspiel, das 30 Euro kostet, ist das tatsächlich wirklich, wirklich gut. Denn auch viele Gratis-Jagdspiele werden relativ durchwachsen bewertet. Und ich glaube persönlich auch, dass die Avalanche Studios da auch Ahnung von haben, wie man große Welten macht. Man siehe einfach Just Cause 2 oder 3. Das sind riesengroße Welten. Und das waren 50 Quadratkilometer. Genau, 50 Quadratkilometer groß, ob es Hügel sind, ob es Berge ist, ob da ein bisschen Wald und Sträucher sind oder eine freie Fläche Grase. Alles ist da wirklich vorhanden. Alles macht dementsprechend auch seine Geräusche. Das ist wirklich sehr interessant. Also wenn ich wirklich durch einen Baum laufe oder an einem Baum vorbeilaufe, wie, ne, wie auch immer, und die Sträucher an der Jacke vorbei glitschen, du kriegst das wirklich mit. Das hört sich wirklich an, wie als wenn ich jetzt vor meiner Tür gehe, am Baum vorbeigehe und das raschelt dann auch genauso. Also da ist grafisch und akustisch schwer was gegen zu sagen. Es ist sehr, sehr gut gemacht. So. Na, ich sehe gerade, es ist tatsächlich, Avalanche Studios hat es tatsächlich released. Also Publisher, aber Expansive Worlds ist halt der Entwickler. Aber es ist halt, Avalanche Studios nimmt sich halt nicht jedes Spiel einfach so unter den Arm und publisht das dementsprechend, wie man Ja. auch bereits sieht, an an der Bewertung ist es anscheinend sehr, sehr gut, kommt es an. Man kann auch da sagen, im Internet kursieren die größten Let's Plays, sag ich mal. Da kann man dann auch sich mal Rat suchen, ob das dann wirklich was für einen ist. Also ich habe es persönlich bei mir auch gemacht. Ich habe erstmal geguckt nach dem Let's Play, wie ist das Spiel überhaupt? Und aufgrund dessen habe ich es mir mal geholt und angespielt. Im Großen und Ganzen kann ich jetzt da nichts Negatives zu sagen. Es ist halt ein Geduldsspiel. Es ist jetzt nicht, ich gehe da hin, sehe ein Tier, schieß drauf und fertig ist das Ding. Nee, wenn du nicht triffst, dann musst du es vielleicht auch mal verfolgen und Spuren wieder lesen. Ist halt ein Geduldsspiel. Man wird auf die Probe gestellt, ob man wie ich die Nerven behalten kann oder random irgendwo drauf losschießt. Muss jeder jetzt selber wissen. Ich würde empfehlen, wirklich erstmal ein Let's Play zu gucken. Ja, man kann sich das ansehen. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Denn für Leute, die bisher erwägt haben, sich die Nintendo Switch kurz nach dem Release zu kaufen, es wurden tatsächlich schon Verbindungsprobleme bei den Joy-Con-Controllern beworben. Ja, nicht beworben, aber halt reported oder Benannt. ja, benannt eben. Denn die Joy-Con-Controller können tatsächlich, wenn die Konsole in der Nähe von anderen Geräten oder halt metallischen Umgebungen steht, können die sehr oft die Verbindung verlieren. Es gibt Benutzer, wo mitten im Spiel einfach die Controller die Verbindung verlieren. Und das ist nicht besonders schön, wenn man gerade am Spielen ist. Speziell wenn man bedenkt, da auch Spiele wie Splatoon noch auf der Switch erscheinen sollen, die halt wirklich auch Präzision verlangen und auch wirklich darauf ausgelegt sind, dass man relativ schnell spielen kann. Dementsprechend ist das wirklich, wirklich schade. Persönlich würde ich da jetzt noch ein bisschen warten, bis man sich die Controller kauft, aber das muss halt jeder für sich entscheiden. Ich weiß nicht, was du davon denkst, aber ich finde, die Switch ist an sich ein interessantes System. Für so viel Geld tatsächlich eher skeptisch, aber die Controller sind an sich auch sehr, sehr interessant entwickelt. Nur das Problem ist halt, wenn die tatsächlich so oft Verbindung verlieren, dann ist das schon ein Manko, was tatsächlich vom Kauf, also gegen den Kauf überzeugen könnte. Ja, wenn wir da vor allem vom Preis von fast 400 € reden, darf sowas eigentlich nicht passieren. Also nicht für den Preis. Ich find's, muss mich anschließen mit den Controllern. Es ist wirklich sehr interessant gestaltet. Auch in der Verbindung, ich kann mir überlegen, entweder nehme ich es als damaligen reinen Gameboy, ne? Oder ich habe es wirklich wie eine Konsole und habe Monitor auf der anderen Seite und meine sitze dann 3 bis 3,5 Meter entfernt und spiele dann da, ist ein ganz lustiges Gadget. Ich bin mal gespannt, ob sich das wirklich durchsetzt, weil wenn das sich dann wirklich so anbahnt, dass sie noch mit Problemen behaftet sind für 400 Euro fast, sehe ich das doch sehr schwierig, ob sich die dann wirklich durchsetzen kann. Und ja, da muss man wirklich abwarten, ob sie sich durchsetzen kann. Also da bin ich gespannt. Also ich persönlich würde tatsächlich auch wegen anderen Sachen, zum Beispiel dem Anschluss zum Aufladen, dieser ist nämlich auf der Unterseite, da würde ich tatsächlich persönlich noch etwas warten, bis für zum Beispiel eine zweite Revision rauskommt, wo dieser dann zum Beispiel oben hin bewegt wurde oder so, denn man kann ja eigentlich, hat die hinten einen ausklappbaren Ständer, damit man die Switch einfach hinstellen kann auf den Tisch und dann so drauf spielen kann. Das ist aber leider nicht möglich, wenn man das Aufladekabel eingesteckt hat, denn dieses ist halt auf der Unterseite und man kann die Switch dann halt nicht wirklich hinstellen. Also es ist eine interessante Konsole, aber ich persönlich bin da skeptisch und würde auch noch ein bisschen warten. Wahrscheinlich wird es dann auf kurz oder lang die Switch 2.0 oder sowas geben. Ja, das ist auch zu erwarten. Das war bisher bei jeder Konsole so. Wenn man sich umguckt, zum Beispiel die Xbox One Slim oder ja, die PS4 Slim. Genau. Bei der PS4 gab es auch noch eine andere Version. Die PS4 Pro, glaube ich. Nee, nicht die Pro. Es gab vor den neuen PS4-Systemen mit der Slim und der Pro gab es eine neue Revision, die halt nicht diese Glanzschicht hatte, die ein sehr großer Fingerabdruckmagnet ist, sondern es gab tatsächlich eine Variante, die halt komplett dieses Kohle-Design hatte. Ja. Mit der rauen Oberfläche und halt an sich auch schon neuer war und halt auch ein paar von den Problemen der ersten Revision behoben hatte. So, dann würde ich sagen, machst du weiter? Genau, ich mache weiter mit Ghost Recon Wildlands. Einige kennen es, einige werden es schon angespielt haben. Du bist auf einer riesengroßen Map in Bolivien, oder es wird halt vermutet, dass ich mal sage, es wird sehr stark ähnelt mit Bolivien verglichen. Und da gibt es tatsächlich jetzt eine offizielle Beschwerde von der bolivischen Regierung, weil sie sagen, Ghost Recon Wildlands stellt uns Bolivien dar, als ob wir eine riesengroße Drogenplantage wären und Gesetzeslosigkeit bei uns herrscht und Anarchie. Dagegen wollen sie sich wehren und haben sich auch gewehrt, schon schriftlich, sowohl gegen Ghost Recon wie auch gegen die französischen Botschafter oder das an die französischen Botschafter weitergeleitet. Die würden das ganz gerne umgeschrieben haben. Drohen auch mit rechtlichen Schritten, wobei ich mich dann die Frage stellen lassen muss, wie soll es denn jetzt anders sein? Sollen wir dann einfach einen anderen Namen drüber schreiben und sagen, na, die Stadt ist nicht Bolivien? Wobei man auch, glaube ich, sagen muss, es ist nicht wie ich Bolivien benannt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und doch, es wird tatsächlich auch am Anfang schon benannt. Ach, ist wie ich benannt? Okay, in gut. In einer der ersten Szenen wird das direkt schon benannt, dass es in Bolivien ist. Gut, ja gut, dann übersteigt meine Kenntnisse dann. Ob man das dann einfach den Namen in ein fiktives Land umschreibt, wie bei vielen anderen Games auch, das wäre wahrscheinlich die einfachste Lösung, aber ich glaube, damit wird sich Bolivien auch nicht zurechtgeben. Weil die Oberfläche sieht ja dann immer noch ähnlich aus. Mal gucken, wie sich der Streitfall dann wirklich lösen lässt. Also, ich meine an sich, dass ein Land sich tatsächlich dagegen stellt, ist mir neu. Denn, obwohl neu ist es nicht, aber es ist halt nicht jedes Land tut das, wenn man Battlefield 4 guckt. Dort steht China relativ schlecht da. Da die chinesische Armee zum Beispiel andere Länder angreift. Und unter anderem auch Zivilisten sehr schlecht behandelt. Und halt, China steht das sehr schlecht da. Und dann hat China da auch nicht viel gemacht. Hingegen konnte man dieses Spiel aber auch in China nicht spielen, da die Konsolen an sich erst ein paar Monate später in China erlaubt waren. Dementsprechend war das da wohl nicht so ein großes Problem. Ja, Aber Ubisoft hat sich auch schon direkt eine Stellungnahme genommen, oder sich zur Stellungnahme bezogen und sagt, es ist halt ein fiktives Spiel, es ist ansonsten ein fiktives Spiel. Man hat zudem Bolivien keineswegs als Schauplatz ausgewählt, um das Land zu diskriminieren, sondern eher ganz im Gegenteil. Bolivien wurde aufgrund seiner herrlichen Landschaft und der reichen Kultur ausgewählt. Ja, ich weiß nicht, das ist so eine Aussage wie, ja, ihr seid eigentlich total nett und so schlimm ist das Problem doch gar nicht. So, es ja, hört sich ein bisschen runtergewaschen an. man könnte sagen, dass es runtergewaschen ist, aber wenn du mal dich mal umsiehst, zum Beispiel bereits bei Uplay-Spielen hat sich das bewiesen, sowohl bei Assassin's Creed als auch bei Far Cry. Wenn du dir Far Cry 3 anguckst, das ist extrem gut, hat sich das verkauft. Unter anderem auch wegen der Umgebung, da du halt auf einer tropischen Insel warst. Du konntest durch die Gegend fahren, du konntest schwimmen, du konntest Boot fahren. Ich glaube nicht, dass du fliegen konntest, aber das ist auch nicht besonders wichtig. Es war halt eine tropische Landschaft und wer möchte nicht gerne irgendwo in den Tropen Urlaub machen? Dasselbe auch bei Assassin's Creed Black Flag, wo du halt wirklich in Havanna und so unterwegs bist und halt in sehr warmen Gebieten, auch in Tropengebieten und dementsprechend hat sich Ubisoft wahrscheinlich schon gezeigt, hey, das gefällt den Leuten irgendwie besser als kalte Gebiete. Unter anderem Far Cry 4, was sich wahrscheinlich unter anderem auch wegen dem anderen Gebiet, was nicht tropisch ist, das war ja im Himalaya, dort ist es eher kalt. Nicht jeder will gern in den Himalaya. Also dementsprechend könnte es auch daran liegen, dass sie das in Bolivien gewählt haben, denn es ist ja an sich ein tatsächlich ein wirklich schönes Land. Keine Frage. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit kann Bolivien da auf rechtliche Schritte hoffen, wenn sie es wirklich durchziehen? Natürlich, die Antwort von Ubisoft sollte das Land eigentlich ruhig stellen oder ein bisschen beruhigen. Aber ich denke nicht, dass Bolivien sich damit so leicht abfrühstücken lässt, einfach mit dieser, ja, Zweizeile als Entschuldigung. Entweder kann Bolivia natürlich die Schritte einleiten und sagen, gut, dann verkaufen wir es bei uns nicht. Jetzt ist die Frage, wie hoch wäre der Abseits in Bolivien wie ich gewesen. Andererseits könnte Ubisoft immer noch sagen, wir nehmen einfach ein fiktives Land, wir benennen das als fiktives Land. Also ich glaube nicht, dass sich da was wirklich ändern wird oder dass das irgendwie ein Ergebnis erzielen wird. Denn ich meine, wenn du dir sowas wie Wolfenstein anguckst, Deutschland geht da ja auch nicht gegen Deutschland, zensiert zwar da die Hakenkreuze, was ich an sich persönlich ein bisschen sinnlos finde, da man ja gegen die Nazis spielt. Aber Deutschland beschwert sich ja auch nicht, ey, das ist schon lange vorbei hier, sowas machen wir nicht mehr, das finde ich nicht schön, dass ihr uns als Nazis darstellt. Auch wenn es ist halt nicht in derselben Zeit, aber es ist halt an sich, auch es ist fiktiv und dementsprechend sollte man Wobei damit ich klarkommen können. auch da glaube, einfach unsere Regierung hat einfach viel zu wenig Zeit, um sich für so ein, in dem Sinne Bullshit wirklich zu kümmern. Und es ist totaler sinnlos, sich eigentlich darüber zu beschweren. Weil nur weil ich das jetzt Ghost Recon mal gespielt habe, sage ich jetzt nicht, oh, Bolivien, voll das schlimme Land, da will ich nie hinreisen. Also, das ist Quatsch und das sollte, glaube ich, auch keiner wirklich sich so im Hinterkopf einprägen, weil es macht keinen Sinn. Also ich bin persönlich mit der Meinung, wer sich sich davon beeinflussen lässt, der hat wahrscheinlich an sich nicht wirklich vorher darüber nachgedacht, dahin zu reisen. Oder hatte so schon schlechte Gedanken. Denn es gibt an sich genug Spiele, ich meine. Sieht man sich nur Deus Ex Mankind Divided an, das in Prag handelt, in Tschechien. Ich war in Prag, es ist eine wirklich schöne Stadt und man kann da auch wirklich viel Geschichte sehen. Aber nur wegen Deus Ex Mankind Divided, nur weil dort viele Menschen unterdrückt werden in dem Spiel, hat sich das Land ja auch nicht beschwert und ich glaube auch nicht, dass Menschen nur deswegen nicht in nach Prag bzw. nach Tschechien gehen würden. Ja, Also richtig. da ist Bolivien wahrscheinlich, wie du sagst, bereits, vielleicht haben sie da nicht genug Beschäftigung im eigenen Land, oder nicht genug Sachen, um die sie sich kümmern müssen, dass sie sich dann dachten, hör, was können wir denn jetzt machen? Och, da können wir doch mal uns beschweren. Wahrscheinlich. Na gut, das sollte dann so erstmal abgefrühstückt sein, denke ich. Jo. Sollte. Dann würde ich sagen, haben wir tatsächlich nur noch relativ kurze News. Dann fange ich mal direkt an, denn wir sind ja gerade bei Ghost Recon Wildlands, passt gerade so schön. Die offene Beta von Ghost Recon Wildlands hat einen neuen Rekord für Ubisoft gesetzt mit 6,8 Millionen Spielern. Das sind tatsächlich wirklich, wirklich viele Menschen. Ich meine, das ist ja fast Deutschland. Ganz Deutschland, wenn das alles Deutsche gewesen wären. Dementsprechend sind das wirklich viele Spieler und ich glaube tatsächlich, dass das Spiel an sich und die Firma an sich auch von dieser Beta auch profitiert haben. Ja, stimmt, die Easter Eggs hatten wir ja bereits in Battlefield abgefrühstückt, die hatte ich ja schnell mit eingearbeitet. Dass Easter Eggs gefunden wurden in Battlefield 1. Und dementsprechend sind wir praktisch schon durch mit meinem Teil der schnellen News. Ja, dann hänge ich noch eine schnelle News dran. Jeder kennt es, das berühmte CS. Ich würde sagen, eben nichts jetzt, denn darüber können wir ordentlich diskutieren. Ich würde sagen, wir nutzen erstmal deine unterste schnellen News und dann. Achso, ja gut, dann fangen wir erstmal mit dem unteren an. Mit dem Minecraft. Jo. Die Gesamtverkaufszahlen wurden enthüllt von Minecraft und die sind doch sehr, sehr erstaunlich. Die haben 122 Millionen Exemplare an den Mann gebracht, an die Frau gebracht. Das ist das 22 Mal mehr Exemplare wie die Wii und 47 Millionen Mal weniger hat GTA 5 an den Mann gebracht. Also es ist schon, muss man wirklich sagen, es ist Hammer. Also Minecraft in dem Sinne hat Maßstäbe gesetzt, die vorher noch kein weiterer geschafft hat. Hat allein im Juni letzten Jahres 100 Millionen verkauft. So, zu dem Zeitpunkt. Und allein in diesem, was ist das jetzt, halben Jahr, haben sie nochmal 22 Millionen Exemplare an den Mann gebracht. Das ist enorm. Das hat so vorher noch kein anderer geschafft. Da muss man wirklich mal den Hut vorziehen. Das sind zum Beispiel auch mehr Spieler oder mehr Exemplare an die Bevölkerung gebracht, als Frankreich und England zusammen als Bevölkerung hat. Das muss man sich mal wirklich überlegen. Jetzt könnte jetzt Frankreich und England komplett Minecraft spielen. Das ist und es ist immer noch was übrig. Und irgendwo ein paar Länder haben immer noch was abgestaubt. Also das ist hat sich so gut entwickelt und das ist so gut angekommen. Ja, ich weiß, was soll man dazu groß sagen? Na, eigentlich nur den Hut vorziehen. Ja, es ist an sich wirklich, wirklich viel. Also ich persönlich kann es verstehen. Ich habe Minecraft auch zweimal. Einmal für PS4 und einmal für PC. Auch wenn ich es persönlich nicht mehr so viel spiele. Aber es ist an sich verständlich, es ist kein wirklich teures Spiel. Wenn man sich ansieht, im Gegensatz zu 70 € nur 20, wenn nur wieder sogar nur 10. Und du kannst halt wirklich viel machen. Du kannst einfach auf öffentliche Server joinen, du kannst auch mit deinen Freunden zusammen einfach nur bauen, privat. Und dementsprechend ist das wirklich, wirklich krass schon. Und ich gucke gerade, ob es denn hier tatsächlich Spiele gibt, die mehr verkauft wurden. Und was ich so sehe, wurde tatsächlich immer nur weniger verkauft. Es scheint, als wäre Minecraft tatsächlich das meistverkaufteste Spiel. Jedoch würde ich da auch meine Recherche nicht gleich für voll nehmen, denn ich habe jetzt nur kurz was gegoogelt. Und ja, also 122 Millionen ist wirklich, wirklich viel. Ja, das Spiel kostet ungefähr 18 Euro. Da kannst du ja ausrechnen, was sie allein mit dem ersten Verkauf des Spiels einnehmen. Das ist ja schon eine unfassbare Zahl. Da haben sie wirklich eine Marktlücke gefunden, die sie bis heute gut ausreizen können. Das ist ja jetzt schon einige Jahre gibt es das Spiel. Ja, was soll man da groß zu sagen? Das ist Hammer, was sie da wirklich gefunden haben, was sie erschaffen haben. Ein riesengroßes Imperium. Wer weiß, wie weit es noch geht und wohin das geht. Das ist wirklich interessant. Ich meine, du hast es bereits erzählt, wie stark es GTA 5 übertroffen hat. Und Ja, das ist. 47 Millionen Mal weniger wurde GTA 5 verkauft. Und GTA 5 wurde so angehypt damals. Ich glaube, jetzt auch schon wieder 2 Jahre her. Wie grandios, größte Map überhaupt und was nicht alles. Und dann ist es trotzdem 47 Millionen Mal weniger verkauft. Und das kann man jetzt nicht allein darauf legen, dass es eine Altersbeschränkung hat beim Kaufen. Weil es gibt genug Kinder unter 18, die ihr Spielen bekommen haben. Das sollte jetzt keine Entschuldigung sein für die Zahlen, warum die so deutlich geringer ausfallen. Also ich muss kurz unterbrechen. Wir hatten es ja bereits im letzten Podcast. Der Titoes Bro oder Magnus hatte ja erwähnt, dass er tatsächlich Dark Souls 2 in 9 Stunden geschafft hat. Und ich habe gerade eine WhatsApp-Nachricht bekommen in der Gruppe, dass er es tatsächlich geschafft hat, das Spiel in 5 Stunden und 8 Minuten durchzuspielen. Das wäre dann für ihn ein neuer Rekord. Schreibt er gerade. Für solche, die es interessiert. Man sollte auch wahrscheinlich gerade eben mein Handy vibrieren gehört haben, das auf dem Tisch lag. Ja, ist nicht schlecht, auf jeden Fall. Okay, also Gratulation dafür, Magnus. Genau. So, und jetzt wohl zu der spektakulären News, was alle Counter-Strike-Spieler angeht, oder die sich auch Ja, nicht Counter-Strike. alle Counter-Strike-Spieler, aber es ist an sich Aber etwas schockierend. was doch wahrscheinlich eine große Menge schon mitbekommen hat, denke ich. Es gibt einen professionellen Counter-Strike-Spieler. Ich nenne jetzt einfach nur mal die Schlagwörter und wir gehen gleich weiter darauf ein, weil ich finde das allein mit den Schlagwörtern schon sehr interessant. Wurde 1000 Jahre von der Community verbannt. Warum? Er hat eine 15-Jährige belästigt. Da einfach mal kurz drauf einwirken lassen. Das ist schon Hammer. Das ist sehr, sehr krass. So, worum geht's effektiv? Er hat eine 15-jährige Spielerin bedrängt und wollte sie zum Sex überreden. Dieses halt mehrmals. Und auch weitere anzügliche Videos verlangt in dem Sinne. Das hat natürlich dann auch irgendwo Folgen. Der US-Zocker Bluminator ist das, den es betrifft. Ja, und der darf sich jetzt auf eine lange Zeit ohne Counter-Strike einstellen. Also er muss da schon sehr, sehr alt werden, wenn er auf seinem Hauptaccount wieder ja, Counter-Strike Global Offensive spielen will. Wer es nicht weiß, ist man einmal, also hat man einmal einen Counter-Strike Global Offensive Bann erhalten, wird man sofort gebannt, sobald herausgefunden wird, dass man sich einen neuen Account für Counter-Strike Global Offensive gemacht hat, nämlich auch auf diesem. Er ist also praktisch wirklich komplett 1000 Jahre gebannt. Ob er dann effektiv auch auf dem zweiten Account entdeckt wird, ist eine andere Sache. Aber ich gehe davon aus, dass, wenn die schon bei zu 1000 Jahren greifen, wird er sicher gegangen, dass er auch garantiert nicht mehr CSGO spielt. Vor allen Dingen, er war ja in der E-Sport-Teams Armor E-Sports und Exertus. Das heißt, er ist nicht schlecht. Und wenn so einer Unbekannter dann irgendwo in der Community, in den Maps rumläuft und so gut ist, wird man natürlich hellhörig. Und gerade dann sollte man wahrscheinlich nochmal das Profil überprüfen und feststellen, ups, da ist ja jemand, den haben wir schon im Hauptaccount gebannt. Dann denke ich, wird es relativ schnell gehen. Also auch nebenbei erstmal, er hat tatsächlich gesagt, dass er sich oder hat sich entschuldigt und natürlich alle darum gebeten, dass die Leute ihren Unmut auf ihn beschränken und nicht die anderen E-Sport-Spieler bzw. Organisationen angreifen, mit denen er zusammengearbeitet hat. Was ich persönlich, ein bisschen Respekt kann man ihm geben, aber wirklich viel Respekt sollte er, nachdem er eine 15-Jährige sexuell belästigt hat. Ja, die Einsicht kommt relativ spät. Ja, also das ist dann schon wirklich... Und wenn man wirklich... Wir reden über einen Teamspeak, vermutlich über einen Teamspeak, worüber sie sich kommuniziert haben. Also wir sind noch weit außerhalb der persönlichen Kontaktebene. Da kann man ja sagen, gut, ist nicht so halb so schlimm, wie wenn er jetzt die 15-Jährige persönlich getroffen hat und da bedrängt hätte. Das wäre wahrscheinlich um weiteres viel, viel schlimmer. Ich möchte das jetzt nicht runterreden, auf keinen Fall. Aber für einen, man sieht sich nicht und trotzdem belästigen, 1000 Jahre zu geben, muss ja schon, wie ich, extrem gewesen sein. Und die werden es bestimmt nicht einfach auf die leichte Schulter gesagt haben, ja, komm, wir nehmen jetzt einfach eine irgendeine Zahl, würfeln sie aus, auf gut Glück. Das ist ja schon allein nur über den sprachlichen Kontakt muss es ja schon sehr, sehr grenzwertig gewesen sein. Ich habe gerade mal geguckt. Er ist 26, also da ist schon wirklich mehr als 10 Jahre Altersunterschied. Das ist jetzt nicht so, dass er 18 ist und sie 15, sondern er ist halt wirklich mehr als volljährig und dementsprechend ist das wirklich... Ja, aber hättest du jetzt, wenn er 18 wäre, eine andere Strafe angesetzt? An sich nicht, aber wenn er 18 wäre, wäre es ja nochmal was ganz anderes, wenn er sich denn an eine ranmachen. Ich will aber, wenn er halt sexuelles Interesse an der 15-Jährigen hat als 18-Jährige, ist das was anderes als 26-Jähriger. Ich meine, 10 Jahre Unterschied, das ist schon wirklich, wirklich krass. Das macht das Ganze noch einmal... ja gut, das macht's aber auch nur krass, weil es in dieser Altersgruppe ist. Es gibt genug Paare, die ja oben hinaus dann auch, also wenn sie jetzt 40 und anderes 50, sind es auch 10 Jahre und da ist dann macht keiner Fass auf. Ne? Man muss wirklich dann schon das in der Altersgruppe beschränken, dass das wirklich dann 10 Jahre sind. Also wer ist, ich gucke gerade auch, seine Banngeschichte sind meistens immer um den Dreh 3 bis auch 15 Tage gewesen und dann steht tatsächlich nur auf der Webseite da, malicious activity, also ungewünschte Aktivitäten, und dann tatsächlich 365.000 Tage gebannt. Ist schon Hammer, aber dann war ja kein ungeschriebenes Blatt, na, wenn er schon vorher Bans hatte, hat für einen kurzen Zeitraum. Es fing bereits 2014 an. Und tatsächlich hat sich das durch die Jahre auch durchgezogen. Viermal in 2014, dreimal 2015, zweimal in 2016. Und dann auch schon, wurde er schon im Januar 2017 für 6 Tage gebannt. Und im 2. Februar war dann tatsächlich wirklich Schluss. Ja, also wirklich gebannt. Da muss man sagen, wer nicht lernen will, muss fühlen. Man hätte jetzt sagen können, boah, Strafe hart, wenn das die erste ist. Auch wenn das Vergehen keineswegs ein Lolli-Clown ist, sag ich mal, ne? Kein leichtes Vergehen ist, sondern wie ich, ein schweres Vergehen ist. Mhm. Und dann 365.000 Tage sofort gibt, kann man sagen, boah, vielleicht ein bisschen hart. Aber wenn man so viele Bans schon auf kurzen Zeitraum hat und dann es nicht lernt, ja, sorry, dann muss irgendwas passieren, dass er an das Spiel nicht mehr reinkommt. Jetzt kann er es offline spielen. Ich glaube, er kann es sogar gar nicht mehr spielen. Meinst du? Nicht mehr okay. Offline. Ich meine, wenn man einen VC-Bann hat, dann ist man auch komplett aus dem Spiel ausgeschlossen. Aber auch offline würde ihm persönlich nicht viel bringen. Vielleicht hat er ja Lust, in die alten Counter-Strike-Teile zurückzukehren. Obwohl ich nicht weiß, ob das VC-System nicht auch dort genutzt wird, sodass er dort auch nicht mehr spielen kann. Vielleicht wird er ja Call of Duty-Champion oder so. Meinst du, dass er die Gelegenheit dann bekommt, für Call of Duty da in ein E-Sport-Team reinzukommen? Ich bin mir nicht so sicher. Also ich glaube, das ist tatsächlich wahrscheinlich PR-Selbstmord gewesen, was er da abgezogen hat. Und dementsprechend, ja. Ja, für ihn dürfte die Karriere als Online-Spieler definitiv vorbei sein. Hast du sonst noch was dazu zu sagen? Nee, eigentlich nicht, nur dass das absolut unter aller Sau ist, aber gut, das war, glaube ich, weiß jeder, ne? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir tatsächlich mal weiter zu unserem Free Talk bzw. aktuelle Spiele. Und dann fange ich mal an. Denn am Freitag, den 3. März, habe ich tatsächlich zusammen mit dem Horax, also Leander und dem Magnus, haben wir uns tatsächlich zusammen den Logan angesehen. Und wer nicht weiß, worum Logan sich handelt, sollte wahrscheinlich sich erstmal die X-Men-Reihe ansehen. Aber Logan ist ein. Wir sind da relativ skeptisch reingegangen, da es kein X-Men-Film ist, sondern halt nur über den Charakter Logan. Und auch die USK 16-Einstufung, nachdem Deadpool bereits USK 16 eingestuft wurde, mit viel Brutalität, war dann auch so ein bisschen skepsiserregend. Aber ich muss sagen, es ist ein sauguter Film gewesen. Wir hatten einen Heidenspaß. Wir haben den Film, also der hat uns richtig gefallen. Und ich muss auch sagen, die USK 16-Einstufung ist nicht nur dran geklebt, weil die bei Deadpool schon dran war, sondern es gehört auch tatsächlich wirklich zur Story. Es ist in der Story eingebunden, die ganze Brutalität. Und ja, wer da schwachen Magen hat, der sollte vielleicht nicht in den Film reingehen, denn es rollen tatsächlich auch einige Köpfe. Und es spritzt auch relativ viel Blut. Es ist jetzt nicht Saw-Style Mengen an Blut, aber es ist für einen Superheldenfilm schon sehr, sehr krass. Persönlich kann ich den Film aber sehr, sehr empfehlen. Es ist eine etwas düstere Angehensweise an einen Marvel-Film. Wer Marvel-Filme kennt, die sind meistens so ein bisschen hellherziger, die sind an sich ein bisschen fröhlicher und haben auch mehr Witze, aber Logan ist halt wirklich düster und dementsprechend ist die Brutalität auch sehr verständlich. Es ist ein wirklich guter Film und man wird auch wirklich als Zuschauer dazu gebracht, dass man mit den Charakteren auch mitfühlt und auch halt mitfiebert. Also ich kann den Film nur empfehlen. Dasselbe kann ich wahrscheinlich auch für Leander und Magnus sagen, dass die den Film nur empfehlen können. Uns hat der Film jedenfalls sehr gefallen und wer sich den ansehen will, der soll dort gerne reingehen. Jedoch aufpassen, vielleicht, wenn man einen schwachen Magen hat, eine Kotztüte mitnehmen. Denn, wie gesagt, es rollen einige Köpfe. So schlimm, sagst du? Ich würde es nicht als schlimm betiteln. Da, ich meine, nicht jedem gefällt Gewalt, uns hat sehr gefallen, weil es sehr in den Film passt. Aber nicht jeder kann sowas halt packen. Also da, wer halt nicht gerne Gewalt sieht oder Blut überhaupt nicht sehen kann, sollte tatsächlich eine Kotztüte oder halt jemanden dabei haben, der das halt weiß, dass man da kein Blut sehen kann oder so. Denn, wie gesagt, es ist sehr, sehr brutal. Ja, das lässt doch ja, Spannung erwarten, wenn man da reingeht. Also ich kann es wirklich empfehlen, die sich den Film anzugucken. Wir haben den jetzt in 2D gesehen. Gibt es auch in 3D? Das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich persönlich würde es jetzt nicht in 3D empfehlen, da ich persönlich aber auch. Ich bin kein Fan von 3D, sagen wir es mal so. Ja, ach so, der Film hat Überlänge. Dementsprechend würde ich da empfehlen, dass man sich da an dem Tag nicht so viel vornimmt, wenn man sich den Film ansehen will. Wir haben uns den gegen 17.15 Uhr fing der Film bei uns an und wir waren dann tatsächlich kurz vor 8 waren wir dann draußen. Also der Film dauert mal eben knapp 3 Stunden. Oder an die 3 Stunden. Das ist So. schon nicht schlecht und das vollgepackt mit Gewalt, das ist, könnte sehr hart werden. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur durchgehend sinnlose Gewalt ist, aber es ist halt Szenen, die halt wirklich, wo man sich dann auch, ab und zu mussten wir uns tatsächlich ein Lachen verkneifen, weil auch irgendwie ein sehr, derber Humor in der Szene mit eingearbeitet war, aber jedem das seine, ich kann es, nur empfehlen. Zu wissen auf jeden Fall. So. Und aktuelle Spiele, Geschehnheiten. Ja, was soll ich groß sagen? Also, iRacing wie beim letzten Mal spiele ich immer noch. Das glaube ich auch nicht rauszukriegen. Das wird man auch jedes Mal hören. Ja, wo ich momentan vielleicht wieder darauf Wert gelegt habe, ist Rocket League. Ein total simples Bananenspiel, hatten wir letzte Woche oder beim letzten Mal, eher gesagt, auch schon mal angesprochen. Das ist so mein Steckenpferd momentan. Es macht tierisch Spaß, ist leicht, wie gesagt. Ja, ansonsten gibt es auch nichts Neues, wie ich bei mir mit was Spiele angeht. Also ich habe tatsächlich angefangen, Assassin's Creed Rogue zu spielen. Auch aktiv, nachdem ich dann herausgefunden habe, was tatsächlich damit nicht stimmte. Denn entgegen vieler anderer Spiele muss man tatsächlich alle Bildschirme bis auf den einen, den man zum Zocken benutzt, ausstellen. Also auch in Windows abstellen, denn wenn man wie bei mir zwei Bildschirme anhat, dann geht das Spiel zwar an. Dann wird der Hauptbildschirm schwarz und dann minimiert sich das Spiel. Also es funktioniert nicht, wenn man mehr als einen Bildschirm hat. Ich habe jetzt nicht drei Bildschirme, um zu testen, ob es damit vielleicht doch funktioniert. Aber ich habe tatsächlich angefangen, es auch aktiv zu spielen. Und wer Assassin's Creed Rogue nicht kennt, das ist der Teil, der erschienen ist für die siebte Konsolengeneration, also Xbox 360, PS3 und PC. Neben Assassin's Creed Unity, was halt nicht auf diesen Konsolen erschienen ist. Rogue erschien tatsächlich nicht auf der PS4, deswegen hier fange ich erst jetzt an, es zu spielen. Und wer Assassin's Creed 4 mochte, dem wird es gefallen. Es ist tatsächlich wirklich stark daran angelehnt. Es gibt sehr viel zu segeln. Es gibt auch die von einigen verhassten Bereiche, wo man mit dem Schiff ganz vorsichtig sich vorbeischleichen muss. Und ja, ne, ich meine, wie es im Namen schon steht, Rogue, abtrünnig. Es hat eine sehr, sehr interessante Geschichte. Es handelt, ich weiß gar nicht, ob es während oder nach Assassin's Creed 4 handelt, aber es hat halt auch viele neue Waffen, die es in Assassin's Creed 4 tatsächlich nicht gab, die auch sehr, sehr interessant sind. Und ich persönlich würde es wirklich gerne auf den neuen Konsolen sehen. Aber ob daraus was wird, das glaube ich nicht mehr. Meiner Meinung nach lohnt es sich wirklich für Assassin's Creed-Fans, wer es noch nicht gespielt hat, kann sich eine PS3 holen oder es am PC sich kaufen, denn es lohnt sich. Jo. Ich weiß nicht, hast du sonst noch was? Boah, ja, das ist eine gute Frage. Nö, so wie ich direkt, fällt mir spontan aber auch nichts ein, was ich so noch sagen kann. Gut, wo ich mir richtig die Frage stelle, du sagst gerade, Assassin's Creed, der neue Teil ist nicht für PlayStation verfügbar. Finde ich einen interessanten Schritt tatsächlich, weil ich Da bin. hast du mich wohl falsch verstanden, denn das ist ja tatsächlich kein neuer Teil. Dieser Teil ist ja erschienen als Assassin's Creed Unity vor knapp 3 Jahren, glaube ich, ist das schon her, erschienen ist. Unity Ach so. kam halt nur für PS4, Xbox One und PC raus Ja. und halt nicht für die älteren Konsolen, wie es zu der Zeit noch für einige Spiele üblich war. Und dementsprechend haben sie sich dann entschieden, dann Rogue rauszubringen für die älteren Konsolen und PC. Und damals hatte ich halt keine PS3 oder einen ordentlichen PC, um das zu spielen. Deshalb fange ich es halt jetzt erst jetzt an, es zu spielen. Und also wer Assassin's Creed 4 damals mochte, der kann sich das Spiel gerne ansehen. Ah, okay. Verstanden. Und so, und dann, ja, falls du nichts mehr hast, mache ich nochmal ganz schamlose Werbung. Nämlich für Kartoffelstampfer für das Turnier, wie bereits im letzten Podcast, am 11.03.2017, also dieses Jahr, haben wir ein Turnier. Und dort könnt ihr tatsächlich mit einem 5-Mann-Team gegen andere Teams, die sich bereits angemeldet haben, spielen und dann tatsächlich auch was gewinnen. Denn das Gewinnerteam, dort können sich die 5 Spieler aus einer Liste an uns gespendete Spiele aussuchen und dementsprechend auch ihren Gewinn in neuen Spielen feiern. Welche Spiele das sind, die da gespendet kriegen, wissen wir nicht. Jedenfalls noch nicht. Aber auch an sich können wir empfehlen, dass man da beitritt, denn es ist halt wirklich selten, dass halt auch wirklich nicht offizielle oder inoffizielle Turniere stattfinden. Und dementsprechend ist das schon was, was Interessantes. Das Ganze hatten wir schon mal geplant, letztes Jahr. Dort hatten sich aber tatsächlich nur ein paar Leute angemeldet und dementsprechend wurde da nichts draus. Also ich hoffe tatsächlich, dass sich da auch genug Leute anmelden. Denn es könnte wirklich interessant werden. Ich werde da tatsächlich, wir beide werden da ja auch die Teams im Blick halten, dass da auch nicht gecheatet oder gehackt wird und dass alles auch abläuft, wie es ablaufen sollte. Nach Genau, den Regeln. da muss man auch wirklich sagen, dass da braucht sich keiner Sorgen machen, dass sowas nicht gesehen wird. Es ist in jedem Spiel ist immer ein ja sogenannter Schiedsrichter, würde ich jetzt einfach mal benennen, dabei, der sich das Game wie ich währenddessen die ganze Zeit anguckt. Sollte was auffallen, wird es auch direkt eine Konsequenz geben. Und es lohnt sich wirklich daran mit teilzunehmen. Da steckt bei den Kollegen, die es wie ich mit aufgebaut haben, so viel Planungszeit drin. Ja, da das lohnt sich wirklich. Ja, wir haben bisher, ich gucke gerade, wir haben bisher zwei Teams, die sich tatsächlich vor kurzem angemeldet haben. Und dementsprechend wird es dann schon sehr interessant. Und wir hoffen natürlich darauf, dass sich auch mehr Teams anmelden, denn dann wird es an sich nochmal viel, viel interessanter. Ja, das macht das Turnier ja auch aus, dass es viele Teams sich anmelden. Da werde ich wahrscheinlich gleich nochmal durch den Kartoffelstampfer TS huschen und die verschiedenen Clans, denen ein bisschen auf die Nerven gehen, damit sie sich da schön anmelden am Turnier und wir schön viele Mitspieler bekommen. Ja, da muss man ja auch sagen, also solltet ihr Rainbow Six interessiert sein und sucht eine Community auf dem Kartoffelstampfer, ist immer was los. Wie gesagt, wir haben da sogar diverse Clans, die da spielen. Wir haben auch einen Public-Bereich für Rainbow Six, nenne ich es jetzt mal, da wo jeder rein kann und nicht unbedingt im Clan sein muss. Da findet sich immer was. Also wenn ihr wirklich Bock drauf habt und ihr sucht Leute, kommt zu uns. Wir nehmen euch gerne herzlich auf. Wir können immer neue Rainbow Six Spieler gebrauchen. Genau. Ja, ich glaube, das war's dann eigentlich an sich. Das war's dann für heute. Für alle Zuhörer, die bis hierher zugehört haben, auch für die, die nicht bis hierher zugehört haben, die werden es zwar kaum hören, aber egal. Wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr euch den Podcast anhört. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Genau, bis zum nächsten Mal und dann hoffentlich wieder in einer großen Runde, in einer gewohnten großen Runde. Das wollen wir hoffen. Auf Wiedersehen. Tschüss.